بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs des Allerbarmers vom Herzen und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht. Wir machen weiter inshallah an der Stelle, bei der wir gestern aufgehört haben. Und wir hatten zuletzt über einige Sunna-Handlungen oder Handlungen, die der Sunna entsprechend gesprochen, die zum Wudu gehören. Und dementsprechend auch über einige Dinge, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Fitra bezeichnet hat. Und wir machen jetzt genau an dieser Stelle weiter. Und zwar reden wir über weitere Handlungen, die zur Sunna des Wudu gehört. Das heißt also, entweder sind diese Handlungen verpflichtend, aber in der Regel sind diese Handlungen Sunna-Handlungen, für die man belohnt wird und für deren Unterlassung man nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Und wir lesen wie gewohnt immer erst einmal den Abschnitt vor und danach, inshallah, nehmen wir den Satz auseinander. Er sagte, rahimallahu ta'ala, zu den Sunna-Handlungen des Wudu gehört der Siwak, die Hände dreimal zu waschen. Pflicht ist es aufgrund nächtlichem Schlafs, der den Wudu annulliert. Mit dem Ausspülen des Mundes zu beginnen, danach die Nase auszuspülen. Beides intensiv durchzuführen, sofern man nicht am Fasten ist. Den dichten Bart und die Finger zu durchfahren. Mit rechts zu beginnen, für die beiden Ohren neues Wasser zu schöpfen und die zweite und die dritte Waschung. Im darauf folgenden, das ist der Abschnitt, das heißt, in diesem Abschnitt geht es um die Sunna-Handlungen des Wudu. Denn im darauf folgenden Abschnitt wird er uns, rahimahullah ta'ala, die Pflichtteile des Wudu aufsagen. Die Sunna-Handlungen des Wudu, zu den Sunna-Handlungen des Wudu gehört der Siwak. Und über den Siwak haben wir uns gestern ausführlicher unterhalten und hier noch einmal angemerkt, dass der Siwak wird vor dem Wudu und spätestens nach manchen Gelehrten dann vor der Madmada beziehungsweise nach der ersten Ausspülung verwendet. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in einem Hadith gesagt, hätte ich nicht Angst, dass ich es meiner Umma schwer mache, hätte ich ihnen angeordnet, den Siwak vor jedem Gebet bzw. vor jedem Wudu zu verwenden. Das heißt, aus dem Hadith können wir ableiten, dass er es eben ihnen nicht verpflichtend angeordnet hat, denn aufgrund der großen Anstrengung, die sich daraus ergeben würde, hat er diese Anordnung unterlassen. Aber man versteht daraus, dass es eine dringend empfehlenswerte Sache ist. Dann sagt er, die Hände dreimal zu waschen. Mit dem Waschen der Hände meint er in diesem Fall eben nicht das, was Allah im Koran erwähnt hat, und zwar, dass man die Hände bis zu den Ellenbogen wäscht. Denn dieses Waschen der Hände bis zu den Ellenbogen beim Wudu ist ein Pflichtteil des Wudu und das findet erst nach dem Waschen des Gesichtes statt. Hiermit ist das dreimalige Waschen der Hände zu Beginn der Gebetswaschung, zu Beginn des Wudu gemeint. Und dieses Waschen der Hände ist eine Sunna prinzipiell gesehen. Und dieses dreimalige Waschen, das heißt also, wenn eine Person direkt in Wudu anfangen würde, indem sie ihr Gesicht wäscht, dann ihr Wudu wäre ebenfalls gültig, weil sie hat ja alle Pflichtteile dann erfüllt. Das heißt, die Hände dreimal zu waschen am Anfang, dieses Waschen der Hände unterscheidet sich auch von dem anderen Waschen der Hände, was Pflicht ist. Nicht nur, dass es an anderer Reihenfolge kommt, sondern auch dadurch, dass nicht der gleiche Teil der Hände gewaschen wird, sondern es wird nur die Hand gewaschen, das heißt von den Fingerspitzen bis zum Handgelenk. Aber wenn man sich sein Gesicht gewaschen hat und danach seine Hände wäscht, dann wäscht man seine Hände von den Fingerspitzen bis inklusive der Ellbogen. Dieses dreimalige Waschen, sagt er, ist Sunna. Und dann sagt er in einem eingeschobenen Satz, heißt es, Pflicht ist es aufgrund nächtlichem Schlaf, der den Wudu annulliert. Denn das ist ein anderer Fall. In diesem Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass wenn man nachts geschlafen hat, dann soll man seine Hände dreimal waschen, bevor man sie in den Wasserbehälter eintaucht, denn ihr wisst nicht, wo eure Hände die Nacht verbracht haben. Deswegen dieses Waschen der Hände ist verpflichtend. Das heißt zum Beispiel, du wachst morgens auf zum Fajr-Gebet oder nachts zu einem anderen Gebet und du möchtest jetzt dein Wudu vollziehen. Dieses Waschen der Hände dreimal, dazu bist du verpflichtet worden. Und danach erst darfst du aus dem Wasserbehälter Wasser schöpfen. Und wir reden jetzt also von dem, wir müssen diese zwei Fälle voneinander unterscheiden. Entweder man wacht auf nach einem Schlaf, und wir haben schon vorher gesagt, dass für uns der Schlaf ist irrelevant, richtigerweise, ob es nachts geschehen ist oder ob es tagsüber geschehen ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zwar den Schlaf in der Nacht erwähnt, aber weil dies meistens der Fall ist, und wir haben öfter schon die Regel erwähnt, wenn eine Sache erwähnt wird, weil sie meistens der Fall ist, dann hat sie keine einschränkende Bedeutung. Also es geht also in diesem Fall nicht nur um den nächtlichen Schlaf, sondern auch um den Tagesschlaf. Also er sagt, Pflicht ist es, das heißt das dreimalige Waschen der Hände nach dem nächtlichen Schlaf, der den Wudu annulliert. Er will damit sagen, es muss eine Art Schlaf sein, durch die der Wudu ungültig wird. Denn der Schlaf kann Tiefschlaf sein, aber es kann auch, manchmal ist man in einer Art Schlaf, die fast wie Wachzustand ist. Und entscheidend hierfür ist bei manchen Gelehrten die Position, in der man gelegen ist. Und für uns entscheidend ist die Tatsache, ob man sein Bewusstsein verloren hat oder nicht. Und sobald man sein Bewusstsein verloren hat, urteilen wir, dass der Wudu ungültig geworden ist. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Denn ihr wisst nicht, wo eure Hand die Nacht verbracht hat. Und erst wenn man sein Bewusstsein verloren hat, dann weiß man, wo die Hand die Nacht verbracht hat. Insofern kommt es nicht auf die Position an und auch nicht darauf an, wie lange man geschlafen hat oder ähnliches. Wann hat man sein Bewusstsein verloren? Man hat sein Bewusstsein verloren, sobald man zum Beispiel, wenn man schlafen würde, einen Stift nicht bemerken würde, wenn er zum Beispiel runterfällt, oder wenn zwei Leute sich neben einem unterhalten und man kann nicht mehr die Stimmen zuordnen und sagen, wer da genau gesprochen hat. Das ist schon der Zustand, an dem man sagt, dass die Person schläft, oder es ist eine Form des Schlafes, die den Wudu annulliert, wie der Autor es hier ausgedrückt hat. Dann sagt er, mit dem Ausspülen des Mundes zu beginnen. Also es geht jetzt weiter um Sunna-Handlung. Das war jetzt nur ein zwischengeschobener Satz, damit man nicht versteht, dass das Waschen der Hände immer Sunna ist. Und das Waschen der Hände ist manchmal verpflichtend. Er sagte, mit dem Ausspülen des Mundes zu beginnen, danach die Nase auszuspülen. Das ist eine Sunna. Denn wenn man sich das Gesicht wäscht, dann stellt sich die Frage, Allah Azza wa Jal hat ja im Quran al-Karim angeordnet, dass man sich das Gesicht waschen muss. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. So wascht euch euer Gesicht, sagt er in Surat al-Ma'idah. Die Frage ist jetzt aber, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns angeordnet hat, das Gesicht zu waschen, gehört dazu ebenfalls das Ausspülen des Mundes und der Nase? Und die Antwort lautet, dass darüber die Gelehrten unterschiedlicher Meinung sind. Manche von ihnen, die Minderheit, sie betrachtet Mund und Nase als Teil des Gesichtes und verpflichtet einen deswegen auch, den Mund und die Nase auszuspülen bzw. auszuwaschen. Und die meisten Gelehrten betrachten Mund und Nase nicht als Teil des Begriffes Wajh im Arabischen, denn entscheidend ist nicht der deutsche Begriff Gesicht, sondern entscheidend ist der arabische Begriff und was man in der arabischen Sprache darunter versteht, sofern der Prophet oder Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen Begriff nicht näher definiert hat. Und deswegen ist es sehr wichtig zu verstehen, dass man, um richtig die Beweise verstehen zu können, muss man natürlich ein gewisses Maß an Informationen über die arabische Sprache haben. Und es gilt grundsätzlich, dass ein Begriff, egal welchen Begriff du hast, dieser Begriff, die Wirklichkeit dieses Begriffes ist unterschiedlich. Das heißt, was man unter einem Begriff verstehen kann, ist unterschiedlich. Du kannst manchmal unter einem Begriff das verstehen, was man gesetzlich oder juristisch oder religiös darunter versteht. Du kannst aber einen Begriff auch manchmal benutzen in dem Sinne, wie er gang und gäbe ist. Das heißt, wie er im Allgemeinen verwendet wird. Und du kannst einen Begriff aber auch verstehen gemäß der arabischen Sprache. Und das ist gemäß der arabischen Sprache ist meistens das größte Spektrum. Ja, das größte Spektrum ist meistens ein ist meistens die Sprache. Das heißt, wenn du ein Wort hast in der arabischen Sprache, dann hat das oft mehr als eine Bedeutung. Zum Beispiel ein Wort hat 10 Bedeutungen. Wenn du aber schaust, was dieses Wort in der Fachsprache bedeutet, in der Religion bedeutet, dann heißt es, hat es meistens eine ganz eingeschränkte Bedeutung. Ich gebe ein einfaches Beispiel dafür, und zwar das Wort Salah. Das Wort Salah, wir alle, wenn wir reden, wir verstehen darunter etwas ganz Bestimmtes. Wir verstehen darunter das islamische rituelle Gebet, das mit Allahu Akbar beginnt und Assalamu alaikum endet. Und dieses Gebet, dieses Salah, das ist die Bedeutung des Wortes Salah, so wie sie verwendet wird unter den Muslimen. Das heißt, das nennt man auf Arabisch Haqiqa wa Urfiyya. Gleichzeitig stimmt sie auch mit der religiösen Bedeutung überein. Denn wenn man sagt Salah in der Religion, fachsprachlich gesehen, dann meint man damit auch das Gebet, das mit Allahu Akbar beginnt und mit Assalamu alaikum endet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Wort Salah zu verstehen gemäß der arabischen Sprache. Und das Salah gemäß der arabischen Sprache kommt darauf an. Wenn du redest von einem Menschen, der macht Salah, kann es bedeuten das rituelle Gebet, das wir kennen, kann aber auch bedeuten, er macht Dua. Und wenn du Salah verwendest in Bezug auf die Engel, dann machen sie ebenfalls Dua. Oder das heißt, sie bitten einen um Verzeihung. Und wenn du Salah benennst in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist es eine Barmherzigkeit, die einem zuteil werden lässt. Denn Allah sagt im Koran Karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Das heißt wortwörtlich übersetzt, wahrlich Allah und seine Engel machen Salah für den Propheten. Okay? Und deswegen hier kann nicht bedeuten, dass kann nicht das rituelle Gebet mit gemeint sein. Sondern hier ist damit gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich seinem Propheten erbarmt und die Engel sie bitten um Verzeihung und sie bitten um Segen und sie bitten um Barmherzigkeit für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Übertragen auf unser Beispiel, schauen wir uns an, das Wort im arabischen Gesicht heißt Wajh. Und das Wort Wajh müssen wir erstmal schauen, was bedeutet es sprachlich gesehen. Und wenn wir wissen, was es sprachlich gesehen für Bedeutungen hat, dann schauen wir auch weiter, gibt es eine religiöse Definition davon, wenn es keine religiöse Definition gibt und keinen Hinweis gibt, wie das gang und gäbe vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verwendet worden ist, dann verlassen wir uns auf die sprachliche Bedeutung. Und die sprachliche Bedeutung von Wajh ist genau, auf Arabisch sagt man, ma tahsuru bihi al-muwajaha. Das heißt, derjenige Teil des Kopfes, mit dem du einer Person gegenüberstehst, das heißt, derjenige Teil des Kopfes einer Person, die du äußerlich sehen kannst, das nennt man auf Arabisch al-Wajh. Und deswegen, sagen die Gelehrten, ist der Innenraum des Mundes und die Innenhöhle der Nase, die Naseninnenhöhle oder die Nasenhöhle, sie gehören eben nicht zum arabischen Begriff Wajh dazu. Und deswegen, laut den meisten Gelehrten, ist das Ausspülen der Nase und das Ausspülen des Mundes eine Sunna des Wudu und keine verpflichtende Sache. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als der in dem Hadith, den wir auch gestern erwähnt haben, eine Person, die nicht wusste, wie man richtig betet, da sagte der Prophet zu ihm sallallahu alaihi wasallam, fatawadda kama amarak Allah. Das heißt, verrichte den Wudu genauso, wie Allah es dir angeordnet hat. Und wenn dieser Araber jetzt gehen würde zum Koran und den Koran aufschlägt und da heißt es, er soll seinen Wajh waschen, dann versteht er unter Wajh eben nicht, dass er den Mund ausspülen muss und die Nase mit ausspülen muss. Und deswegen wissen wir, dass es eine Sunna ist des Propheten sallallahu alaihi wasallam und keine verpflichtende Angelegenheit. Im Gegensatz zum Russel. Bei der Ganzwaschung des Körpers, muss man die Nase mit ausspülen und den Mund mit ausspülen. Wie dem auch sei, wir merken uns, dass also das Waschen des Gesichtes ist zwar verpflichtend, aber deswegen ist das Ausspülen des Mund von Mund und Nase nicht unbedingt verpflichtend. Und das ist auch die richtigere Ansicht, inshallah. Und deswegen hat der Autor es auch hier gesagt. Er sagte, mit dem Ausspülen des Mundes zu beginnen, danach die Nase auszuspülen. Auch die Reihenfolge ist eine Sunnah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es heißt im Hadith von Uthman und auch von Abdullah ibn Zayd, in beiden Hadithen hat er angefangen mit dem Mund und danach erst mit der Nase. Und es gibt eine Regel, sie lautet, und die werden wir auch später nochmal sehen, die Reihenfolge der Waschung, also im Wudu, die Reihenfolge des Wudu, der Wudu-Bestandteile, ist manchmal verpflichtend und manchmal Sunna. Manchmal Wajib, manchmal Sunna. Wenn es innerhalb eines Körperteiles ist, dann ist es Sunna. Und wenn es zwischen zwei verschiedenen Körperteilen ist, dann ist es Wajib. Das heißt zum Beispiel, beim Gesicht. Wir waschen das Gesicht, wir waschen Mund und Nase. Das sind drei Sachen, die wir zu tun haben. Wenn jemand die Reihenfolge dieser drei Dinge vertauscht, dann ist sein Wudu trotzdem gültig, weil es befindet sich innerhalb eines Körperteiles. Wenn man allerdings statt das Gesicht zuerst einmal über den Kopf streicht, dann hat man die Reihenfolge des Wudu vertauscht und das Wudu wäre deswegen ungültig. Beziehungsweise müsste man an der entsprechenden Stelle dann weitermachen, sofern nur nicht viel Zeit verstrichen ist. Also er sagt, mit dem Ausspülen des Mundes zu beginnen, danach die Nase auszuspülen. Das heißt, wenn jemand aus Versehen erst die Nase ausgespült hat und danach den Mund, sein Wudu bleibt trotzdem gültig. Beides intensiv durchzuführen. Als Laqit ibn Sabra, radiallahu ta'ala anhu, als eine Gesandtschaft zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, hat er dem Propheten alaihi salatu wasallam ein paar Fragen gestellt. Und der Prophet a.s.w. hat zu ihm gesagt, وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ وَالْمَضْمَضَةِ إِلَّا أَنْ تَقُونَ صَائِمًا. Das heißt, führe die Waschung des Mundes und das Ausspülen der Nase intensiv aus, es sei denn, du fastest. Und deswegen sagte er, es sei denn, man fastet. Wenn man fastet, dann darf man die Nase und den Mund nicht intensiv ausspülen, denn wir wissen alle, dass der Mund sowieso hat Zugang zum Magen, als auch natürlich die Nase ebenfalls. Durch die Nase kann auch etwas in den Magen gelangen. Und deswegen, dieser Hadith weist deutlich darauf hin, dass wenn man beim Fasten dieses Verbot begeht, das heißt diese Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam missachtet, dann kann es sein, dass das Fasten ungültig wird. Ja? Und das ist ein Hinweis darauf zu sagen, dass es in solchen Angelegenheiten, auch wenn es aus Versehen geschieht, trotzdem das Fasten ungültig geworden ist. Ja? Weil der Prophet a.s. hat nur auf Vergesslichkeit ausgenommen und nicht, wenn man aus Versehen geschluckt hat oder getrunken hat. Oder wie in diesem Fall, wenn man das Verbot missachtet hat und man hat einfach trotzdem intensiv ausgespült und dadurch wäre etwas in den Mund gelangt. Und hier kann man auch eine schöne Regel ableiten, und zwar, dass man nicht auf Kosten einer Pflicht eine Sunna begeht. Und das ist eine sehr wichtige Sache, damit man immer seine Prioritäten richtig setzt. Und zwar, das Ausspülen des Mundes nahe ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber das Fasten im Ramadan ist eine Pflicht. Und deswegen darf man nicht seinen Mund und seine Nase intensiv ausspülen, damit übertreiben, und wenn man dadurch vielleicht nämlich sein Fasten bricht. Und daraus kann man auch ableiten, dass zum Beispiel, wenn du bei der Kaaba bist und du möchtest Tawaf vollziehen und beim Hajar al-Aswad, beim schwarzen Stein, ist Parfüm drauf geschmiert worden, dann, wenn du Muhrim bist, das heißt gerade im Zustand eines Pilgers bist für Hajj oder Umrah, in diesem Fall darfst du dann auch den Stein nicht berühren und nicht küssen, denn dann würdest du ja dich selbst einparfümieren. Und jeder von uns weiß, dass wenn man im Ihram-Zustand ist, darf man sich nicht parfümieren, weil das zu den neuen Verboten gehört, die man im Ihram nicht machen darf. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns angeordnet, dass wir die Nase ausspülen sollen, den Mund beides intensiv ausspülen sollen, solange wir nicht am Fasten sind. Und eine der Weisheiten, die dahinter stecken, findet sich in dem folgenden Hadith. Nur, ich möchte darauf hinweisen, bevor ich diesen Hadith erwähne, grundsätzlich gilt für einen Muslim, dass er das macht, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet hat, ohne Wenn und Aber. Das heißt, ohne zu fragen, ohne zu wissen, was der Grund dafür ist. Der Muslim, wenn er hört, dass der Prophet alaihi salatu wasallam etwas angeordnet hat, dann setzt er das um, auch wenn er die Weisheit dahinter nicht kennt, selbst wenn es unlogisch erscheint. Ja? Und wir kennen alle den Ausspruch des Propheten, den Ausspruch des von Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, dem vierten Khalifa, als er sagte, wenn es in der Religion immer nur um Logik ginge, dann wäre es logischer, dass man, wenn man Ledersocken anhat, unterhalb streicht, statt dass man oberhalb streicht. Und wir alle wissen, wenn man Ledersocken anhat, dann, und man will darüber streichen beim Wudu, statt dass man sich die Füße wäscht, dann macht man das auf der Oberseite und nicht auf der Unterseite. Aber die Unterseite ist diejenige Stelle normalerweise, die beschmutzt wird und die dreckig wird und nicht die obere Seite. Aber Religion bedeutet in erster Linie, oder Islam bedeutet in erster Linie, dass man sich dem ergibt, was Allah subhanahu wa ta'ala einem gesagt hat, egal ob es einem logisch erscheint oder nicht logisch erscheint. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt in einem Hadith von Abu Huraira überliefert, und dieser Hadith ist in Sahih Muslim, إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَنْتَثِرْ ثَلَاثَ مَرَّتْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ. Das heißt also, wenn ihr nachts aufwacht, Entschuldigung, wenn ihr vom Schlaf aufwacht, dann sollt ihr eure Nasen dreimal ausspülen, denn der Satan verbringt die Nacht auf euren Nasenlöchern. Denn der Satan verbringt die Nacht auf euren Nasenlöchern. Und diese Angelegenheiten gehören zum Wissen des Verborgenen, das kein Mensch von uns gesehen hat und man auch nicht immer nachvollziehen kann. Aber wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam etwas gesagt hat, dann gilt für uns Allah subhanahu wa ta'ala, seine Aufgabe ist es, den Menschen anzuordnen, was er will. Die Aufgabe des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist es, uns zu verkünden, die Botschaft zu überbringen, und unsere Aufgabe ist es, die Botschaft anzunehmen und uns diesem zu unterwerfen. Und wenn man nämlich in dieser Angelegenheit einen Fehler begeht, da kann es sehr leicht geschehen, dass man vom richtigen Weg abschweift, weil man dann anfängt, alles irgendwie metaphorisch zu verstehen. Sogar im Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, اشتكت النار إلى ربها, das Höllenfeuer hat sich bei ihrem Herrn beklagt und gesagt, ich fresse mich schon gegenseitig auf, also aufgrund der Hitze und aufgrund der Strenge, die es in der Hölle gibt, sie frisst sich schon gegenseitig auf, so gefährlich und so intensiv ist die Hitze davon. Daraufhin sagten manche bei der Interpretation dieses Hadithes, das ist Metaphorik und das ist im übertragenen Sinne zu verstehen, und sie sagen, die Hölle hat nicht wirklich zu ihrem Herrn gesprochen. Und das ist in Wirklichkeit nichts anderes, als den Hadith zu verwerfen und nichts anderes, als das zu leugnen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und der gläubige Mensch hat das anzunehmen, was der Prophet gesagt hat, ohne es zu interpretieren. Das heißt, mit Interpretation meine ich, ohne dass man eben sagt, das ist nicht wortwörtlich zu verstehen, sondern metaphorisch. Das darf man nur machen, wenn ein Hinweis darauf hinweist, aus dem Hadith selbst oder aus einem anderen Hadith oder aus einer Ayah des Koran al-Karim. Denn das sind Angelegenheiten des Verborgen, al-Ghaib. Was willst du da mit deiner Logik mitmachen? Es gibt hunderte von Dingen, die der Prophet uns mitgeteilt hat, alayhi salatu wasalam, die würdest du alle leugnen, wenn du dich in diesen Fällen nicht Allah ergibst. Und deswegen sagte Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala in dem berühmten Hadith, in der Nawawi auch in seinen 40 Hadithen aufgenommen hat, er sagte, Akhbarana as-sadiq al-masduq, in dem berühmten Hadith, wo er erzählt hat, dass jeder Mensch im Bauch seiner Mutter drei Phasen durchmacht. Ja? Erstmal diese Nutfa, Alaqa, Mudra, ja? Und dann wird nach 120 Tagen die Seele eingehaucht. Und das ist einer der berühmtesten Hadith, Sahih Bukhari und Sahih Muslim. Und dieser Hadith, der wird eingeleitet, wodurch Abdullah ibn Mas'ud sagte, radiallahu anhu, er sagte, أَخْبَرَنَا الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. Das heißt, uns hat Folgendes mitgeteilt. Uns hat derjenige mitgeteilt, der immer die Wahrheit spricht und dem immer geglaubt werden muss. Und das ist eine schöne Einleitung, weil das bringt den Zuhörer dazu, aufmerksam zu sein, weil jetzt kommt gleich eine Aussage, die von großer Bedeutung ist und die für die gläubigen Herzen einfach zu akzeptieren ist. Und für diejenigen, die einen schwachen Glauben haben an das Jenseits und das Verborgene, sie werden damit ein Problem haben. Und deswegen ist es auch sinnvoll, wenn man etwas sagen möchte, was seltsam ist oder was den Leuten komisch vorkommt, dass man eine kurze Einführung macht, damit eben, wenn man das, was man sagen wollte, nicht komisch erscheint und nicht auf Ablehnung stößt. Möge Allah uns davor bewahren, irgendetwas von dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, abzulehnen. Er sagte also weiterhin, den dichten Bart und die Finger zu durchfahren. Den dichten Bart, das heißt also, diese Angelegenheit im dichten Bart ist aufgebaut auf unserer Definition vom Gesicht. Die Definition von Gesicht haben wir gesagt, Wajah ist das, was man äußerlich sieht, wenn man einer Person gegenüber steht. Und das ist normalerweise vom Haaransatz, vom, über der Stirn, ab dem Haaransatz bis zum Kinn, beziehungsweise bis zu den Kieferknochen links und rechts und von dem einen Ohr bis zum anderen Ohr. Das ist, das ist die horizontale Grenze und die vertikale Grenze des Gesichtes. So, wenn das das Gesicht ist, stellt sich jetzt die Frage, eine Person hat einen Bart, muss sie jetzt ihr Gesicht trotzdem waschen? Weil der Bart, der überdeckt nämlich das Gesicht oder überdeckt die Haut. Und das eigentliche Gesicht ist ja normalerweise darunter, würde man denken. Aber in diesem Fall sagen wir wieder das Gleiche. Wir verwenden einfach unsere Regel strikt an und sagen, wenn man einer Person gegenübersteht, kommt es darauf an. Entweder sie hat einen dünnen Bart oder sie hat einen dichten Bart. Deswegen hat der Autor extra darauf hingewiesen, dass es einen dichten Bart, wenn man einen dichten Bart hat. Wenn eine Person einen dünnen Bart hat, und dünn bedeutet in diesem Fall, dass man darunter, dass man dahinter die Haut sehen kann. Wenn man darunter die Haut sehen kann, dann muss man mit dem Wasser dorthin gelangen. Dann muss man mit dem Wasser zu dieser Haut gelangen. Wir haben gesagt, oder haben noch nicht gesagt, aber es reicht aus, wenn man Wasser darüber kippt, über die Stelle, die man waschen muss. Und noch besser ist natürlich, wenn man mit dem, wenn man das Wasser darüber kippt und dann mit der Hand darauf verreibt. Wenn aber die Person einen dichten Bart hat, dann sieht man die Haut darunter, nee, dahinter nicht. Und wenn man die Haut dahinter nicht sehen kann, dann braucht man auch die Haut dahinter nicht waschen, weil das gehört dann nicht mehr zu dem arabischen Begriff Wajh. Und in diesem Fall muss man einfach nur die äußerste Schicht der Haare nass machen. Die äußerste Schicht der Haare nass machen. Das heißt, man streicht sozusagen mit den nassen Händen über den Bart. Aber es ist eine Sunna, trotzdem mit den Fingern durch den Bart zu durchfahren. Das heißt, wenn man mit den Fingern mit durch den Bart ja, durchfährt mit den nassen Händen. Das ist eine Sunna und manche sagen, es ist eine Pflicht, aber wir sagen, solange kein Hadith deutlich darauf hinweist, behalten wir uns. Es gibt natürlich einen Hadith, der darauf hinweist, deswegen die Gelehrten sagen natürlich etwas nicht einfach aus der Luft gegriffen, aber der Quran al-Karim weist deutlich darauf hin und die Sunna ebenfalls, dass das Durchfahren des Bartes mit den nassen Fingern nicht verpflichtend ist, aber wenn man es macht, ist es besser. Erstens, weil es eine Sunna ist und zweitens, weil man dadurch einer Meinungsverschiedenheit aus dem Weg geht. Dann sagte er weiterhin, mit rechts zu beginnen. Das heißt also, wenn wir uns beim Gebet waschen, gibt es Körperteile, bei denen es zwei davon gibt. Und deswegen ist es Sunna, dass man dann immer jeweils mit dem rechten Teil davon beginnt. Fangen wir an bei dem Waschen der Hände. Beim Waschen der Hände, man beginnt, man schöpft normalerweise früher, die Leute haben einen Wassereimer gehabt. Okay? Und aus dem Wassereimer darfst du ja dann nicht deine Hand eintauchen, weil dann würdest du ja sofort den Eimer eventuell beschmutzen. Und deswegen hält man mit der linken Hand den Eimer fest und kippt Wasser dreimal in die rechte Hand und dadurch verreibt man es mit der linken Hand und wäscht sich dadurch beide Hände gleichzeitig. Okay? Danach, wenn man sich das Gesicht wäscht, also Mund, Nase und das Gesicht, da gibt es keine Einteilung rechts oder links. Auch beim Gesicht gibt es nicht, dass man erst die rechte Hälfte einwäscht, wäscht und danach die linke Hälfte wäscht. Sondern man wäscht einfach das gesamte Gesicht zusammen. Danach, wenn man sich die Hände wäscht, von Fingerspitzen bis zu den Ellbogen, da beginnt man erstmal mit der rechten Hand dreimal und danach mit der linken Hand dreimal. Und wie gesagt, wenn eine Person versehentlich mit links beginnen würde, selbst wenn sie absichtlich mit links beginnen würde, der Wudu wäre trotzdem gültig. Aber sie hat eine Sunna unterlassen und kein vernünftiger Mensch unterlässt die Sunna bei solchen Sachen, die ja keine zusätzliche Anstrengung benötigen. Aber wenn eine Person vielleicht vergessen hat, dann ist es kein Problem, dass sie erst mit links begonnen hat. Und danach, wenn man sich über den Kopf streicht, gibt es ebenfalls keine Reihenfolge bei dem Kopf in dem Sinne von rechts und links. Man beginnt zwar von der Vorderseite, aber man benetzt nicht erstmal die rechte Kopfhälfte und dann die linke Kopfhälfte. Beim Russel aber schon. Wenn man Russel durchführt, dann beginnt man mit der rechten, wie Aisha das überliefert, radiallahu anha, man beginnt erstmal mit der rechten Kopfhälfte, dann mit der linken Kopfhälfte und dann mit, dem gesamten Kopf ein weiteres Mal. Dann, wenn man sich den Fuß, wenn man sich die Ohren, über die Ohren streicht, macht man das ebenfalls gleichzeitig. Und wenn man die Füße wäscht, beginnt man mit rechts und dann mit links. Aber wenn man über die Füße streicht, dann macht man das gleichzeitig. Insofern, beim Wudu allgemein gesehen, beginnt man, wenn es überliefert ist und möglich ist, weil man zwei Körperteile hat von einer Sache, beginnt man mit rechts und danach mit links. Ja? Wie gesagt, ausgenommen davon sind die Ohren, die gehören zum Kopf dazu. Beim Kopf gibt es keine rechts und links, keinen rechten Kopf und linken Kopf. Und Ausnahme ist ebenfalls, wie gesagt, wenn man über die Füße streicht, statt dass man über sie wäscht. Tayyib. Dann sagte er weiterhin, für die beiden Ohren neues Wasser schöpfen. Über Abdullah ibn Zayd radiallahu ta'ala anhu ist überliefert worden bei Imam al-Bayhaqi unter anderem. Und er sagte, al-Bayhaqi sagte, Isnad ist sahih. Er sagte, أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. Das heißt, Abdullah ibn Zayd berichtet, dass er gesehen hat, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam für seine Ohren, für seine beiden Ohren, neues Wasser geschöpft hat, anderes als das, was er für seinen Kopf verwendet hatte. Und diese Hadith haben manche Gelehrte als Schad bezeichnet und dementsprechend nicht danach gehandelt. Und richtigerweise spricht nichts dagegen, diesen Hadith umzusetzen. Deswegen ist es eine Sunnah, dass statt dass man, man macht ja die Hände feucht und streicht dann über seinen gesamten Kopf einmal. Und einmal bedeutet vom vorderen Teil bis zum Nacken wieder nach vorne zurück. Und wenn man das gemacht hat, darf man natürlich gleich im Anschluss seine Ohren ebenfalls mit benetzen. Aber wenn man frisches Wasser schöpft, das heißt deine Hände besser gesagt nochmal feucht macht für die Ohren, dann ist das eine zusätzlich gute Tat, absolut unproblematisch. Und eine Sunna, inshallah, wie der Autor gesagt hat, für die beiden Ohren neues Wasser zu schöpfen. Und die zweite und die dritte Waschung. Und daraus verstehen wir, dass die erste verpflichtend ist. Die zweite und die dritte Waschung beim Wudu, das heißt, jedes Körperteil, das man waschen kann, Sunna ist es, dass man es dreimal wäscht. Jedes Körperteil, das man nicht wäscht, sondern über das man streicht, ist Sunna, dass man es einmal macht. Und falsch, dass man es zwei oder dreimal macht. Ja? Das heißt also, Beispiel das Gesicht, sollte eine Person ihr Gesicht nur einmal waschen und die Hände nur einmal waschen und die Füße nur einmal waschen, dann kann man nicht sagen, dass er das zu wenig gemacht hat. Aber man muss aufpassen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass man bei dreimaligem Waschen das gesamte Körperteil umfasst hat, ist größer, als wenn man es nur einmal macht. Deswegen ist die Gefahr größer, dass man eventuell etwas vergessen hat. Und der Beweis dafür, dass die zweite und die dritte Waschung Sunna ist, ist mehr als ein Hadith. Mindestens derjenige, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst in einem Hadith die Gebetswaschung einmal durchgeführt hat. Das heißt, er hat einmal jedes Körperteil gewaschen. Wie gesagt, wenn ich sage einmal gewaschen, dann meine ich nicht den Kopf. Den Kopf, den wäscht man nicht und die Ohren, die wäscht man nicht. Ja? Und er hat dann jedes Körperteil also einmal gewaschen und hat dann gesagt, sinngemäß, diese Art von Wudu ist das Mindestmaß, damit Allah dein Gebet überhaupt akzeptiert. Und danach hat er den Wudu zweimal durchgeführt, jedes Körperteil zweimal gewaschen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, diese Art Wudu zu machen, ist die Art derjenigen, deren Belohnung verdoppelt wird. Und danach hat er jedes Körperteil dreimal gewaschen und dann hat er gesagt, das ist die Art, das ist meine Art, den Wudu zu vollziehen und die Art der Gesandten Allahs vor mir. Und insofern, der gläubige Mensch soll solche Hadithe zum Anlass nehmen, danach zu streben, regelmäßig sich dreimal zu waschen. Welchen Nutzen hat es, wenn man so etwas lernt und dann aus Faulheit sich nur zweimal wäscht oder nur einmal wäscht? Dann hat das Wissen, was man gelernt hat, einem eigentlich nur geschadet. Ja? Aber dieser Nutzen ist für einen Talib Ilm, für einen Studenten der Scharia trotzdem nützlich, denn manchmal geht es darum abzuwiegen. Stell dir vor, du bist bei der Gebetswaschung und das Gebet beginnt. Und du hast Angst, dein Gebet zu verpassen. Oder du willst rechtzeitig erscheinen. Das heißt, es ist allgemein, es geht um eine Pflicht, die du zu erledigen hast. Und du bist beim Wudu. Und der Wudu ist einmal Pflicht. Also einmal zu waschen ist Pflicht. Denn in diesem Fall macht es keinen Sinn, dich mit der Sunna zu beschäftigen, wenn da oben ein Gebet wartet, das viel, viel sinnvoller ist und wertvoller ist, als die freiwillige Tat. Ja. Die dritte Waschung ist das Maximale. Was ist, wenn eine Person sich statt dreimal viermal wäscht? Wir sagen, eine Person, die sich viermal wäscht statt dreimal, sie hat eine Bid'a begangen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat maximal sich dreimal gewaschen und er sagt in einer Überlieferung, dass wer mehr macht als das, der hat übertreten und Unrecht begangen. Und deswegen stellt sich aber die Frage, was ist mit einer Person, die Wudu hat und den Wudu ein weiteres Mal vollzieht? Denn wenn eine Person den Wudu vollkommen vollzogen hat, dann hat sie jedes Körperteil dreimal gewaschen. Und jetzt kommt das nächste Salah, wie im Winter, Beit Zuhur, und bis Asr, du hast noch dein Wudu. Aber weil du die Sunna umsetzen willst, machst du für Asr nochmal Wudu. Jetzt ist die Frage, dann hättest du theoretisch, wenn du jetzt nochmal jedes Körperteil dreimal wäschst, dann hast du manche Körperteile sechsmal gewaschen. Und deswegen, um dieser Sache aus dem Weg zu gehen, sagt man, bevor du ein weiteres Mal deinen Wudu vollziehst, obwohl du schon Wudu hast, sollst du mit dem ersten Wudu mindestens eine Sache gemacht haben, für die man Wudu braucht. Okay? Das heißt, wenn du ein Gebet verrichtet hast oder irgendetwas gemacht hast, wofür man Wudu braucht, dann darfst du danach einen weiteren Wudu vollziehen und du hättest nicht dieses Verbot begangen. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt worden ist, muss man, wenn man Schafsfleisch gegessen hat, seinen Wudu erneuern? Dann sagte er, wenn du willst, in Shi'ta, wenn du möchtest. Und das bedeutet was? Das bedeutet, eine Person fragt, die Wudu hat, logischerweise. Wenn sie kein Wudu hat, macht die Frage keinen Sinn. Eine Person hat Wudu und sie fragt, muss ich, wenn ich Schafsfleisch gegessen habe, mein Wudu erneuern? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, wenn du möchtest. Also wenn du möchtest, darfst du. Wenn er das machen würde, dann hätte er, obwohl er Wudu hat, nochmal Wudu gemacht und dann hätte er theoretisch sechsmal seinen Körperteil jeweils gewaschen. Oder zumindest mehr als vier. Ja? Wenn er es zum ersten Mal dreimal schon gemacht hat. Und deswegen trotzdem bleibt der, ist das erlaubt. So wie gesagt, sobald man eine Sache damit gemacht hat, für die man den Wudu braucht. Wallahu ta'ala a'lam. Dann gehen wir weiter, liebe Geschwister, in das nächste Unterkapitel von At-Tahara. Er sagte, die Fard-Handlungen des Wudu und seine Art und Weise. Nachdem wir die Sunna-Handlungen erwähnt haben, kommen jetzt die Fard-Handlungen und die Art und Weise der Verrichtung des Wudus. Nur, jetzt stellt sich an dieser Frage, warum hat der Autor zuerst die Sunna-Teile erwähnt? Warum hat er nicht zuerst die Fard-Teile erwähnt und danach die Sunna-Teile erwähnt? Oder zuerst einmal, wie auch manche Autoren das machen, sie erwähnen erst einmal die perfekte Art, den Wudu zu durchzuführen und danach sagen sie, was davon Pflicht ist und was davon Sünde ist. Ja? Und die Antwort lautet, wie gesagt haben, weil er zuvor gesprochen hat über einige Angelegenheiten, weil er davor über den Siwak gesprochen hat. Und der Siwak gehört zu den Sunna-Handlungen des Wudu. Deswegen hat er gesagt, deswegen erwähne ich an dieser Stelle direkt die anderen Sunna-Handlungen des Wudu, damit nicht an einer Stelle Sunna-Handlungen sind und die anderen erst viel später kommen, nachdem die Art und Weise erwähnt worden ist, nachdem Fard erwähnt worden ist, dann erst die Sunna-Handlung. Dann wäre das sozusagen verteilt im Buch und deswegen wollte er das an der ersten Stelle direkt erwähnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür belohnen und ihn sich seiner erbarmen. Die Fard-Handlungen des Wudu und seine Art und Weise. Erster Satz oder erster Abschnitt lautet: Die Fard-Handlungen sind sechs. Gesicht, Mund, Nase, sie gehört dazu, beide Hände waschen, Kopf streichen, wobei die beiden Ohren dazu gehören, die beiden Füße waschen, die Reihenfolge und Al-Mualah. Und er sagt, Mualah bedeutet, er hat es Alhamdulillah direkt im Text definiert, er sagte, das heißt, die Waschung eines Körperteils nicht so lange hinauszuzögern, bis das vorige getrocknet ist. Und dieser Begriff Mualah, den finden wir in vielen Ibadat wieder. Den findet man bei der Hajj, den findet man beim Salah, den findet man auch hier beim Wudu. Also damit, was damit gemeint ist, werden wir inshallah gleich erwähnen. Die Fard-Handlungen, erstmal unter Fard, liebe Geschwister, verstehen wir ein Urteil. Und dieses Urteil bedeutet, diese Handlung muss man machen. Wenn man sie nicht macht, dann wird man, kann man dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und wenn man sie und in diesem Fall, wenn man sie weglässt, dann kann die Ibadah auch nicht gültig sein. Es sei denn natürlich, man ist nicht dazu imstande, aber es ist ein anderer Fall. Das heißt, unter Fard-Handlung verstehen wir in diesem Fall eine Handlung, die unbedingt gemacht werden muss. Wenn sie nicht gemacht wird, dann die Ibadah, der Gottesdienst, in diesem Fall der Wudu, ist ungültig. Okay? Kleiner Ausflug, dass der Begriff Fard und der Begriff Wajib bedeuten bei den meisten Gelehrten das Gleiche. Nur bei der Hanafiya, sie machen darin eine Fallunterscheidung und sie sagen, Fard ist das, was uns in Mutawatir-Form überliefert worden ist und Wajib ist, was uns durch Ahad, Hadith überliefert worden ist. Aber das ist eine andere Angelegenheit. Für uns gilt, Fard und Wajib ist das Gleiche, außer in bestimmten Fällen. Außer in bestimmten Fällen, wie bei As-Salah und bei Hajj und bei der Umrah. Aber grundsätzlich gesehen, wenn der Faqih sagt, das ist Wajib, oder der Faqih sagt, das ist Fard, dann meint er damit Pflicht und keinen Unterschied zwischen dem einen und dem anderen. Das ist die Ansicht der meisten Ulama. Und es ist natürlich auch, da kann man nicht unbedingt von richtig und falsch sprechen, ja, weil das ist eine Definitionsfrage. Du kannst, wie du es definierst. Denn dementsprechend sollst du es auch benutzen. Deswegen, also wenn du ein Buch aufschlägst, sollst du nur wissen, wie der Mann diese Worte verwendet und dementsprechend sollst du ihn verstehen. Er sagt, die Fard-Handlungen sind 6. Und natürlich, sie sind abgeleitet aus der Ayah im Al-Quran al-Karim. Zumindest 5 davon sind aus der Ayah direkt abgeleitet. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla sagt im Quran al-Karim, sinngemäß, ich übersetze direkt in die deutsche Sprache, oder ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellen wollt, dann wascht euch euer Gesicht. Eure Hände bis zu den Ellbogen, streicht euch über den Kopf und wascht euch eure Füße. Das sind 4 von 6 Fard-Handlungen des Wudu. Okay? Da hinzu kommt, wie jetzt erwähnen wird gleich, die Reihenfolge und Al-Mualah, was wir vorhin definiert haben. Beginnen wir nach der Reihe, inshallah. Erst einmal die Reihenfolge. Das erste ist das Gesicht. Das Gesicht haben wir vorhin definiert und deswegen brauchen wir das nicht noch einmal wiederholen. Nur wir sagen dazu, wir haben über die Grenzen gesprochen, über die vertikale obere Grenze beim Gesicht. Das ist der Haaransatz, aber gemeint ist da, wo normalerweise die Haare bei einer Person wachsen. Deswegen, wenn eine Person die Haare rasiert hat, ist immer noch die gleiche Stelle. Oder wenn eine Person eine Glatze hat, dann ist es immer noch die gleiche Stelle. Und man muss immer einen Teil der Grenze mitwaschen, damit man sicher ist, dass man auch die Pflicht erfüllt hat. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es auch im Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert worden ist, bei Bukhari, und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er sich die Hand gewaschen hat, ist er nicht nur bis zum Ellbogen gegangen, sondern er ist leicht auch bis zum Oberarm gegangen, Al-Adud auf Arabisch. Ja? Warum? Weil erst, wenn du zum Oberarm gelangst, erst wenn du ein bisschen zu Oberarm gelangst, weißt du, dass du auf jeden Fall den gesamten Ellbogen mitgewaschen hast. Und das gleiche gilt auch für die Füße bis zu dem Fußknöchel. Das gleiche gilt für das Gesicht mit dem Haaransatz, wie gerade erwähnt, und so weiter und so fort. Gesicht, Mund, Nase, sie gehört dazu. Das heißt also, Nase gehört zum Mund dazu, wenn es darum geht, diese beiden zu waschen. Ja, aber wie gesagt, der Mund und die Nase, sie gehört dazu in dem Sinne, dass sie Teil des Gesichtes sind, aber nicht in dem Sinne, dass man sie verpflichtend waschen muss. Weil wir haben gesagt, das Auswaschen das Ausspülen von Mund und Nase ist Sunna. Aber der Autor hier spricht von Pflicht. Also meint er was? Er meint nicht das Ausspüren, sondern das Äußerliche, das Waschen davon. Also sprich, wenn du bei der Nase, die äußere Nase, die man sehen kann. Ja, ist ja nicht das Ausspülen. Das Ausspülen ist das Wasser in die Nasenhöhlen einziehen. Das ist was anderes. Ja, das ist, was wir vorher gesprochen haben. Jetzt spricht er darüber, dass wenn ich mein Gesicht wasche, dann darf ich nicht nur an meinen Backen links und rechts wackeln und bei der Stirn, sondern ich muss mit eben auch die Nase mitwaschen. Äußerlich. Und auch den Mund, auch wenn er geschlossen ist, muss ich über den Mund mein Wasser ebenfalls fließen lassen, sprich über die Lippen und was da eben dazugehört. Ja? Das ist damit in diesem Fall gemeint. Wallahu a'lam. Beide Hände, und diesmal haben wir gesagt, ist damit die Hand gemeint bis zu den Ellbogen. Manche Leute machen den Fehler, sie waschen ihre Hand ab dem Handgelenk bis zum Ellbogen. Das ist falsch. Sie müssen nach dem Waschen des Gesichtes für die Hand ab Fingerspitzen bis zu den Ellbogen waschen. Und hier ist eine sprachliche Angelegenheit, die diejenigen Menschen interessiert, die ein bisschen die arabische Sprache auch mächtig sind. Und zwar der Prophet sallallahu alaihi, Allah azza wa jalla sagt im Koran al-Karim, ila al-marafiq, das heißt wortwörtlich bis zu den Ellbogen. Das heißt, ihr sollt eure Hände waschen bis zu den Ellbogen. Und dann stellt sich immer die Frage, ist das die Grenze Teil dessen, was gewaschen werden muss, oder ist die Grenze nicht mehr Teil dessen, was gewaschen werden muss? Wir haben durch den Hadith vorhin des Propheten sallallahu alaihi wasallam von Abu Huraira überliefert, erklärt, dass das dazugehört. Und es gibt aber eine allgemeine Regel, sie lautet, wenn die Grenze, die erwähnt wird, von gleicher Art ist wie die Sache, um die es eigentlich geht, dann gehört die Grenze dazu, ansonsten nicht. Das heißt also, arabischsprachlich gesehen, der Begriff Yed bedeutet alles, ab deinen Fingerspitzen bis zu deiner Schulter. Das alles nennt man auf Arabisch Yed. Okay? Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder Allah im Koran jetzt uns sagt, wasch die Hand bis zu den Ellbogen. Die Ellbogen, sind sie jetzt noch Teil des Yed oder sind sie Teil des Yed oder sind sie nicht Teil des Yed? Antwort, sie sind Teil des Yed. Insofern haben nochmal die Regel angewandt, wenn die Grenze, in diesem Fall die Ellbogen, von gleicher Art sind wie die Sache, die eigentlich, um die es eigentlich geht, also hier um die Waschung von Yed, ja, dann gehört die Grenze noch dazu, ansonsten nicht. Und der Beweis ist ganz einfach, guckt euch mal auch an, Allah sagt im Koran al-Karim, in Surat al-Baqarah, über das Fasten im Monat Ramadan, er sagt subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, das heißt, danach vollendet das Fasten bis zur Nacht. Bis zur Nacht. Jetzt wenden wir diese Regel an. Tag und Nacht. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und deswegen, wenn du jetzt die Regel anwendest, kommst du alhamdulillah sehr schön, kannst du sehr schön erklären, gehört jetzt die Nacht zu dem Teil des Tages dazu, den man fasten muss oder nicht? Die Antwort lautet nein. Warum? Weil die Nacht ist von anderer Art als der Tag, eine ganz andere Schöpfung. Okay? Und deswegen, wenn du die Regel nämlich falsch anwenden würdest, würdest du den Leuten sagen, du müsst immer fasten. Weil wenn ich faste den Tag über und dann bis zur Nacht, die Nacht gehört noch dazu, ja, dann soll ich mein Fasten brechen. Ja? Und deswegen ist diese Regel in dieser Hinsicht sehr wertvoll. طيب. Wobei die, er sagte, rahimahullah ta'ala, beide Hände waschen. Wir haben gesagt, es reicht, wenn Wasser über den Körper fließt. Das heißt, angenommen, du hast den Wasserhahn aufgedreht oder da ist ein Wasserfall und du hältst deine Hand in diese Wasserströmung hinein und das Wasser gelangt überall hin, wo es hingelangen soll, dann hast du gemäß der Mehrheit der Ulama und der richtigeren Ansicht dein Körperteil gewaschen. Gilt als sprachlich Rasala, als gewaschen. Weil manche Gelehrte sagen, nein, du musst darüber fahren. Über alle Stellen mit der Hand drüber fahren. Das ist eine deutliche Erschwernis. Ja. Auch man stelle sich vor, beim Russel, beim Rücken, ist manchmal schwierig, gibt es Stellen, da kommt man schwieriger hin. Ja. Das wäre eine Erschwernis. Wie dem auch sei, sagte er, rahimahullah ta'ala, Kopf streichen. Den Kopf streichen Das heißt, das ist Fard. Weil Allah gesagt hat, وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. Und richtigerweise ist der gesamte Kopf Fard zu streichen. Und wir kennen keinen Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur einen Teil des Kopfes gestrichen hat. Denn manche Ulama sind der Meinung, dass es ausreicht, ein Viertel des Kopfes zu streichen. Und dafür gibt es keinen Beweis aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der einzige Beweis, auf den sie sich stützen, ist eine sprachliche Angelegenheit, und zwar in der Aya وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. Das Ba, das Wort Ba im Arabischen hat mehr als eine Bedeutung. Das Wort Ba, nur der Buchstabe Ba, hat im Arabischen mehr als eine Bedeutung. Und eine der Bedeutungen ist ein Teil. Ein Teil. Und deswegen haben manche Gelehrte darunter verstanden, streicht euch über einen Teil des Kopfes. Und dann haben sie gesagt, wenn du ein Viertel gestrichen hast, manche Gelehrten sagen, mindestens zwei Drittel oder zumindest beim Tawaf sagen die das. Wie dem auch sei, manche Gelehrte sagen, sobald du einen Teil des Kopfes gestrichen hast, dann hast du deine Pflicht erledigt. Und ein Viertel sagen sie, Wallahu A'lam, weil wenn du deine Handfläche auf deinen Kopf machst, da, mit den Händen gehst, dann ist ungefähr ein Viertel der gesamten Kopffläche, Wallahu A'lam. Wie dem auch sei, wir haben aber, was ist die Antwort auf diese Beweisführung? Die Antwort lautet, das Wort Ba hat mehr als eine Bedeutung. Und eine der Bedeutungen ist, dass es in diesem Fall gar keine Bedeutung hat. Und wenn wir nicht wissen, ob es die eine Bedeutung hat oder die andere Bedeutung hat, dann gilt, dass wir schauen, wie hat der Prophet das gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Denn grundsätzlich gilt, dass wenn etwas Pflicht ist, und Wudu ist eine Pflicht für ein Pflichtgebet, ja? Grundsätzlich, wenn eine Pflicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erklärt wird, es wird erklärt, und diese, dann ist auch die Art und Weise verpflichtend. Okay? Grundsätzlich gilt, wenn etwas uns verpflichtend ist, auferlegt worden ist, dann ist auch die Art und Weise, wie es gemacht worden ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, verpflichtend. Okay? Und er hat in keinem einzigen Hadith, den wir kennen, nur einen Teil des Kopfes benetzt oder bestrichen oder darüber gefahren. Und deswegen gilt für uns, dass wir den gesamten Kopf streichen müssen. Wobei die beiden Ohren dazugehören. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Udhunani min al-Ras. Das heißt, die beiden Ohren, sie gehören zum Kopf dazu. Fertig. Wenn der Prophet alaihi salatu wasalam das Urteil gefällt hat, alles andere gilt nicht mehr. Fertig. Deswegen ist die Sache einfach. Die ganzen Regeln und die sprachlichen Angelegenheiten, die erwenden wir nur an, wenn wir keinen Hadith haben. Aber wenn der Prophet geurteilt hat, sallallahu alaihi wasallam, dann gilt, darf niemand mehr etwas anderes behaupten. Es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen dazu. Und gerade auf der sprachlichen Bedeutung vom arabischen Begriff Wajh, Gesicht, aufgebaut. Stell dir vor, jemand, ich schaue dich so direkt an, dann, welchen Teil der Ohren sehe ich? Den inneren Teil. Die innere Fläche des Ohres, die sehe ich von hier. Aber das Außenohr sehe ich nicht. Und deswegen haben manche Gelehrte gesagt, du musst das Innenohr waschen, wenn du dein Gesicht wäschst. Und das Außenohr musst du streichen, wenn du über deinen Kopf streichst. Klar? Und richtiger ist, wie wir gesagt haben, dass man die Ohren komplett darüber streichen muss, während man oder nachdem man über den Kopf gestrichen hat. Manche Gelehrte, sie sind der Meinung, dass man die gesamten Ohren waschen muss. Und sie stützen sich darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala, Entschuldigung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes Dua zu sagen pflegte. Guck mal, das genaue Verständnis, die genaue Analyse der Ulama. Der Prophet alaihi salatu wasallam hat in einem Hadith, das bei Abu Dawud überliefert, er hat gesagt, während er im Sujud war, während der Niederwerfung war, سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Übersetzt heißt es, und jetzt schauen wir uns an, ob wir verstehen, warum dieser Hadith ein Beweis dafür ist, zu sagen, dass man seinen Ohren waschen muss. Also der Prophet, wenn er im Sujud war, sagte er folgendes: Mein Gesicht hat sich demjenigen niedergeworfen, der es erschaffen, geformt und dann schön gemacht hat, dessen Gehör und Augen hineingesetzt hat. Segensreich sei Allah, der Beste aller Schöpfer. Der entscheidende Satz ist, er sagte, naja, das ist der ganze Satz fast, mein Gesicht hat sich demjenigen niedergeworfen, der es erschaffen hat und geformt hat und dann schön gemacht hat, dessen Gehör und Augen hineingesetzt hat. Das Wort dessen bezieht sich auf was? Aufs Gesicht. Also ist hier das Ohr Teil des Gesichtes. Das Gehör, das Ohr, Teil des Gesichtes. Ja? Aber das ist eine Ansicht, die nicht von allen, die von Imam Zuhri vertreten worden ist. Und er hat ja gesagt, Allah hat hier, oder der Prophet hat hier das Ohr als Teil des Gesichtes bezeichnet. Und deswegen muss man die Ohren waschen, genauso wie man das Gesicht wäscht. Aber richtigerweise ist diese Auslegung nicht korrekt. Warum? Weil das Gehör beziehungsweise die Ohren, mit denen man hört, sind nicht diese Ohrläppchen. Und der Beweis dafür ist, wenn eine Person keine Ohrläppchen mehr hat, wenn man sie abschneidet, sie kann immer noch hören, weil das Gehör befindet sich innen drin. Okay? Und deswegen gehört es wiederum zum Kopf und deswegen ist seine Beweisführung weniger richtig. Aber trotzdem weist es auf das genaue Verständnis und das darüber nachsinnen über das, was der Prophet a.s. gesagt hat. Die Reihenfolge ist verpflichtend, denn der Prophet a.s. hat immer in dieser Reihenfolge sein Wudu vollzogen. Und Allah azza wa jalla im Koran al-Karim, es gibt verschiedene Beweise dafür, unter anderem auch Allah azza wa jalla im Koran al-Karim, hat uns angeordnet, dass wir unser Gesicht waschen sollen und dass wir unsere Hände waschen sollen und dass wir unseren Kopf streichen sollen und dass wir unsere Füße waschen sollen. Deswegen die meisten Gelehrten sagen, wenn die Reihenfolge nicht verpflichtend wäre, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala dann erst einmal zwei Körperteile erwähnt, die man waschen muss, dann was man streichen muss und dann wieder was man waschen muss? Logischerweise wäre es eben erstmal drei Sachen, die man waschen muss und dann was man streichen muss oder umgekehrt. Aber nicht mittendrin etwas erwähnen, was man streichen muss. Und wenn jemand argumentiert und sagt, ja, aber das ist die Sunna, dann sagen wir, es gibt noch viele andere Sunna-Teile, die nicht erwähnt worden sind. Und manche sagen so, das Bismillah sagen ist Pflicht und auch nicht erwähnt worden. Also weist es darauf hin, dass in dieser Ayah das erwähnt, was Pflicht ist. Und diese Reihenfolge ist inshallah ebenfalls verpflichtend, wallahu ta'ala a'lam. Deswegen, wenn eine Person angenommen, sie wäscht ihr Gesicht und danach wäscht sie ihre Füße, dann sagen wir, mach jetzt einfach weiter, nach dem Gesicht kommen die Hände. Das heißt, mach einfach mit dem Händewaschen weiter und danach über den Kopf streichen und danach wieder über die Füße waschen bzw. die Füße streichen, je nachdem. Und dann sagte er, Mualah. Die Reihenfolge ist die fünfte Pflicht. Und Mualah, liebe Geschwister, ist, wie wir gesagt haben, wie der Autor selbst sagt, das heißt, die Waschung eines Körperteils nicht so lange hinauszuzögern, bis das vorige getrocknet ist. Also hiermit ist gemeint, stellt euch vor, eine Person steht morgens auf und sie wäscht sich ihre beiden Hände bis zum Handgelenk dreimal und dann wäscht sie sich ihr Gesicht, spült Mund und Nase aus und danach geht sie zur Arbeit. Und das war's. Und bei der Arbeit dann, nachdem sie ein paar Stunden gearbeitet hat, sagt sie, oh, ich habe ja mein Wudu angefangen, jetzt mache ich mein Wudu weiter und wäsche ich jetzt einfach die Hände und dann das wäre keine zusammenhängende Ibadah und das hat niemand erlaubt, so etwas zu machen. Ja? Und deswegen, das würde man nicht als Wudu bezeichnen. Man würde sagen, du hast das Gesicht gewaschen und ein paar Stunden später was anderes gemacht. Aber das als Wudu zu bezeichnen, ist abwegig. Ja? Und deswegen gilt Al-Mualah als eine Pflicht. Und der Beweis dafür ist, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam als einmal gesehen hat, wie manche Leute gebetet haben und an ihren Füßen war eine Stelle, die so groß war wie eine Münze, die vom Wasser nicht berührt worden war, obwohl die Füße müssen gewaschen werden. Okay? Und das war aber ein Teil nicht davon berührt vom Wasser. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn angeordnet, nicht nur das Gebet neu zu machen, zu wiederholen, sondern auch die Gebetswaschung neu zu machen. Ja? Und das heißt also, man sieht deutlich, dass diese Eigenschaft oder diese Pflicht der Mualah unterbrochen worden ist. Weil sonst hätte er sagen können, wasch dir einfach die Füße und sag's erledigt. Richtig? Ja. Deswegen ist richtigerweise, manche Gelehrten sagen, es ist wajib, wenn man es nicht vergisst, die Reihenfolge, aber richtigerweise ist es wajib, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es ihnen angeordnet hat. Und sie haben bestimmt nicht, die Sahaba, die das gemacht haben, sie haben das bestimmt nicht absichtlich gemacht und so aus Versehen gemacht. Denn es ist eine schwere Sünde. Denn der Prophet sagt, das heißt, wehe den Fersen vor dem Höllenfeuer. Und deswegen kann es nicht sein, dass sie das absichtlich gemacht haben. Sie haben das nicht gewusst und aus Versehen gemacht. Und in beiden Fällen trotzdem hat der Prophet geurteilt, dass dieser Wudu ungültig ist und das Gebet ebenfalls. An dieser Stelle machen wir kurz Stopp. Barakallahu fikum für 5 Minuten. Möge Allah euch segnen. Und machen dann gleich weiter, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Machen inshallah den nächsten Abschnitt. Die Absicht ist Bedingung für die Reinigung nach allen Hadath. Man beabsichtigt die Entfernung des Hadath oder die Reinigung für alles, was man ohne sie nicht tun darf. Die Absicht, liebe Geschwister, ist eine Handlung des Herzens. Auf Arabisch nennt man das Niyyah oder Qasd. Und gemeint ist, dass man weiß, was man vorhat. Das heißt, man beabsichtigt etwas ganz Bestimmtes. Denn eine Handlung kann erst zu einer Ibadah werden, wenn man auch das so gemeint hat. Und die Absicht, von der die Fuqaha, das heißt die Gelehrten des Fiqh, sprechen, ist nicht die Absicht, dass man das für Allah alleine macht. Das ist sowieso Voraussetzung, aber das ist eine Untersuchung, die zum Bereich der Aqidah gehört. Hier geht es darum, wenn du jetzt deinen Körper wäschst, dann kann es sein, du wäschst ihn aus Gewohnheit. Es kann sein, du duschst dich aus Gewohnheit. Und es kann aber auch sein, dass du das machst als Gottesdienst. Und der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen ist lediglich, in manchen Fällen lediglich die Absicht. Und die Absicht ist Bedingung für die Gültigkeit der Tahara. Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama, die nämlich den Wudu als eine Ibadah betrachten. Denn manche Gelehrte, die Hanafiya, betrachten den Wudu als keine Ibadah. Deswegen ist bei ihnen auch die Absicht keine Bedingung für die Gültigkeit des Wudu. Aber richtigerweise, das ist die Ansicht der Mehrheit, ist, dass der Wudu ist eine Ibadah. Und deswegen muss man sie auch beabsichtigen, damit der Wudu auch gültig ist. Die Absicht ist eine Bedingung und das bedeutet, dass sie, also insofern sind die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht. Die einen sagen, sie ist keine Bedingung und kein Rukun. Die zweiten sagen, das ist was hier im Text steht, sie ist eine Bedingung. Und die dritte Gruppe von Gelehrten sagen, sie ist ein Rukun, ein Fard, ein Wajib, ein Bestandteil des Wudu. Und wie Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, der diese dritte Ansicht vertritt. Die bevorzugte Ansicht, laut dem Autor hier, ist, dass der Wudu eine Bedingung ist. Und der Unterschied zwischen einer Bedingung und einem Bestandteil, einem Wajib, ist sehr gering. Er macht sich aber dadurch bemerkbar, dass wenn der Wudu ein Teil, Entschuldigung, wenn die Absicht, die Niyyah, ein Teil des Wudu an sich ist, dann muss man das eine nach dem anderen direkt machen. Das heißt, ich muss die Absicht fassen und direkt anfangen mit dem Wudu. Wenn allerdings die Absicht lediglich eine Bedingung ist, dann stört es nicht, wenn ein bisschen Zeit verstreicht zwischen dem Zeitpunkt, an dem ich meine Absicht gefasst habe und dem Zeitpunkt, an dem ich angefangen habe, mein Wudu zu verrichten. Was natürlich dafür spricht, für die Ansicht der Mehrheit, dass eben die Niyyah, was dafür spricht, dass die Ansicht die Niyyah eine Bedingung ist, was dafür spricht, ist, dass das Waschen oder der Wudu ist ein Waschvorgang. Und die Niyyah ist keine Sache, die zum Wudu an sich gehört. Also der Wudu heißt, sich zu waschen. Und die Niyyah zu fassen, ist kein äußerlich sichtbarer Teil des Wudu, sodass er sozusagen ein anderes Urteil zu bekommen hat. Der Beweis dafür, dass der Wudu eine Ibadah ist, ist die Aussage, einer der stärksten Beweise, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, At-tuhuru shatrul iman. Das heißt, die Reinigung ist die Hälfte des Glaubens. Und deswegen muss es eine Ibadah sein. Also, er sagt, die Absicht ist Bedingung für die Reinigung nach allen Hadath. Hadath haben wir ganz am Anfang uns darüber unterhalten. Hadath ist die Unreinheit gesetzlich gesehen oder anders gesagt die Unreinheit im übertragenen Sinne. Das heißt, die Unreinheit, die man nicht sehen kann und nicht fühlen kann. Eine Person, die auf Toilette gewesen ist und sich gereinigt hat nach dem Toilettengang, die ist danach, gilt sie als Muhdith. Danach nennt man diese Person Muhdith. Eine Person, die keinen Wudu hat, nennt man Muhdith. Okay? Und diejenigen Dinge, die man tut, damit der Wudu ungültig wird, nennt man Hadath. Und er sagte, nach jedem Hadath musst du Wudu machen. Oder ist die Absicht, Bedingung dafür, dass die Reinigung gültig ist. Warum sagt er das? Warum hat er nicht gesagt, für jeden Wudu ist der, warum hat er nicht gesagt, man muss den Wudu nach jedem Hadath vollziehen? Wie dem auch sei, man kann den Wudu vollziehen, obwohl man noch keinen, man kann den Wudu vollziehen, obwohl man Wudu hat, und man kann den Wudu vollziehen, obwohl man und man hat noch keinen Wudu. Ja? Also weder man hat Wudu oder man hat keinen Wudu. Ja? Und wenn man den Wudu vollzieht und man hat noch keinen gehabt, das heißt, man hat irgendwas gemacht, wodurch der Wudu weg ist, dann muss man unbedingt die Absicht fassen, um beten zu können. Okay? Und im anderen Fall, wenn du es nicht fassen würdest, dein Wudu hast du sowieso, Allahu A'lam, das wäre vielleicht eine Begründung, Allahu A'lam. Wie dem auch sei, er sagt, die Absicht ist Bedingung für die Reinigung nach allen Hadath. Was soll man jetzt konkret beabsichtigen? Und wenn wir reden von beabsichtigen, dann meinen wir das, was das Herz in Anführungsstrichen sagen soll. Und nicht, was man ausspricht. Weil manche Leute, sie sprechen ihre Absicht aus. Und das ist falsch. Denn die Absicht ist eine Tat des Herzens. Man beabsichtigt die Entfernung des Hadath oder die Reinigung für alles, was man ohne sie nicht tun darf. Das heißt also, man beabsichtigt die Entfernung des Hadath. In diesem Fall, der Autor bereitet sich jetzt auf den folgenden Abschnitt vor. Und natürlich nur diejenigen Leute, die das, den Abschnitt gelesen haben, auch durchgelesen haben, verstanden haben, sich darüber Gedanken gemacht haben, die verstehen, warum diese Absicht, warum dieser Abschnitt auf den folgenden aufbaut oder sozusagen ein Vorwort ist für den folgenden Abschnitt. Weil ganz einfach, im folgenden Abschnitt geht es darum, wenn man etwas anderes, wenn man eine andere Absicht fasst. Wenn ich den Wudu vollziehe, dann sollte ich die Absicht haben, mich so zu reinigen, dass alle Hadath weg sind. Hadath ist dasjenige, was dazu geführt hat, oder ist die Eigenschaft in mir drin, die dazu geführt hat, dass ich jetzt kein Wudu mehr habe. Wie zum Beispiel auf Toilette gegangen zu sein, oder einen Wind fahren lassen, oder tief geschlafen, oder Samenerguss, oder was auch immer. So, wenn ich jetzt die Tahara, die Reinigung durchführe, mit der Absicht, dass diese Eigenschaft, die in mir ist, ich bin Muhdith, dass diese Eigenschaft fortgeht, dann bin ich Tahir, dann bin ich islamisch gesehen sauber für jede Ibadah, für die man Wudu braucht. Anders ausgedrückt, du kannst auch sagen, ich beabsichtige deinem Herzen natürlich, gemeint ist, was im Herzen sagst du, ich beabsichtige den Wudu für jede Ibadah, für die man Wudu braucht. Warum sagt der Autor das? Er sagt das, weil wenn du eine andere Absicht hast, kann es problematisch werden. Ich lese noch einmal vor. Die Absicht ist Bedingung für die Reinigung nach allen Hadath. Man beabsichtigt die Entfernung des Hadath oder die Reinigung für alles, was man ohne sie nicht tun darf. Also, den Zustand einer Person, die Wudu macht, nennt man Mutawaddi. Die Wudu gemacht hat, nennt man Mutawaddi. Deswegen manche Leute sagen, ich will Wudu machen, damit ich Mutawaddi bin. Also ich will Wudu machen, damit ich sauber bin für jede Ibadah, für die man Wudu macht. Dann darfst du jede Ibadah, für die man Wudu braucht, vollziehen. Das Problem ist was? Wenn man eine andere Absicht hat, wie die folgende. Er sagte, sollte man beabsichtigen, etwas zu tun, wofür die Tahara Sunna ist. Der erste Fall, ich mache Wudu für jede Art von Ibad. Der zweite Fall ist, ich mache Wudu für eine Ibadah, die Sunna ist. Eine Ibadah, die Sunna ist, sind zum Beispiel zwei Rak'a vor dem Dhuhr-Gebet. Ich mache Wudu, damit ich die zwei Rak'a vor dem Dhuhr-Gebet verrichte. Dann haben manche Gelehrte gesagt, darfst du kein Fard-Gebet verrichten. Oder du machst Wudu, weil du Koran lesen willst. Deine Absicht ist, du willst Koran, du hast kein Wudu, du willst das Koran wiederholen, du hast kein Wudu, deswegen gehst Wudu machen. Und jetzt ist die Frage, darfst du jetzt, wenn das Gebet beginnt, darfst du dann mit diesem Wudu ein Fard-Gebet verrichten oder nicht? Manche Gelehrte haben gesagt, darfst du nicht. Warum? Weil dein Wudu war nur für das Salah, das Nafila ist, beziehungsweise nur für das Koran lesen und nicht für das Fard-Salah. Umgekehrt sagen sie, wenn du es für ein Fard-Salah beabsichtigt hast, darfst du damit alles andere auch machen, aber nicht für eine Sache, die hierarchisch gesehen darunter liegt, darfst du nicht damit eine Ibadah verrichten, die hierarchisch gesehen darüber steht. Und sie begründen das mit dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, indem er gesagt hat, innama al-a'malu bin-niyyat, und er sagte, wa innama likulli imri'in ma nawa. Er sagte, jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Der erste Satz heißt, die Taten werden mit Absichten vollzogen und jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Also deine Niyya war, Wudu nur für Koran lesen, dann sagen manche Ulama, darfst du damit dann auch keine andere Ibadah machen, die hierarchisch gesehen darüber steht. Und der Autor hier erwähnt die zweite Ansicht. Die zweite Ansicht ist, er sagt, sollte man beabsichtigen, etwas zu tun, wofür die Tahara Sunna ist, wie zum Beispiel das Lesen, gemeint ist das Koran, oder eine Sunna-Erneuerung des Wudu, ich habe Wudu, mache trotzdem nochmal Wudu, wobei man vergessen hat, dass man Muhdith ist, ist der Hadath entfernt. Das heißt, nach dieser Ansicht, er sagt dir, mach die Absicht bitte so, wie ich es dir vorher beigebracht habe, aber solltest du die Niyya haben, den Wudu zu vollziehen für eine Sunna-Ibadah, darfst du trotzdem damit eine Fard-Ibadah verrichten. Noch einmal den Satz, damit wir ihn verstehen. Sollte man beabsichtigen, etwas zu tun, wofür die Tahara Sunna ist, wie zum Beispiel das Lesen des Koran. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal gesagt, als einmal hat ihm jemand begrüßt und er war nicht Tahir, weil er sein Geschäft verrichtet hatte. Und dann hat er den Gruß nicht erwidert. Und später hat er gesagt, كُنْتُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَ. Das heißt, ich war nicht rein und ich verabscheute es, Allah zu gedenken, während ich nicht rein bin. Insofern ist diese Tahara zu machen, in diesem Fall, ist eine Freiwillige, weil es musst du nicht mehr. Es ist Makruha, aber es war nicht verpflichtend für ihn, sallallahu alaihi wasallam. Aber trotzdem erstmal sich gereinigt und danach hat er erst den Gruß erwidert. Sollte man beabsichtigen, etwas zu tun, wofür die Tahara Sunna ist, wie zum Beispiel das Lesen oder eine Sunna-Erneuerung des Wudu. Jetzt aber muss er sagen, wobei man vergessen hat, dass man Muhdath ist. Denn, ich mache euch jetzt zwei Fälle, ganz einfach. Der erste Fall, eine Person, sie erneuert ihren Wudu. طيب, wenn die Person ihren Wudu erneuert, darf sie dann danach beten oder nicht beten? Wenn sie vorher beten durfte, darf sie nachher auch beten. Was ist das Problem? Weil sie hat ja nur den Wudu erneuert. Aber hier geht es darum, eine Person, sie denkt, sie hat Wudu. Und jetzt vollzieht sie den Wudu mit der Niyya, einen freiwilligen Wudu zu vollziehen. Und jetzt ist die Frage, darf sie jetzt damit ein Pflichtgebet verrichten? Und der Autor sagt, darf sie trotzdem. Weil gemäß der richtigeren Ansicht, inshallah, sobald man den Wudu vollzogen hat, ist jeder Hadath entfernt. Ob man es beabsichtigt hat oder nicht. Hauptsache man hat beabsichtigt, Wudu zu machen, oder man hat beabsichtigt, einen Hadath zu entfernen, dann ist alle andere Hadath entfernt. Und der Beweis dafür ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dafür gibt es mehrere Beweise, und unter anderem sagte er sallallahu alaihi wasallam, لا يقبل الله الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Allah nimmt das Gebet von euch, wenn ihr euren Wudu verloren habt, nicht an, bis ihr den Wudu vollzogen habt. Allah nimmt das Gebet von euch nicht an, wenn ihr den Wudu verloren habt, bis ihr den Wudu neu gemacht habt. Und hier hat er keinen Unterschied gemacht, welche Art von Wudu man gemacht haben muss. Und wir kennen es nicht aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er einen Wudu vollzogen hat und danach den Wudu erneuert hat, weil er damit hätte nicht beten dürfen. Und das ist eine Angelegenheit, wenn das der Fall wäre, dann müsste das deutlich in einem Hadith stehen. Dann müsste das deutlich vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verkündet worden sein, damit man das verstehen kann. Ja? Ansonsten viele Menschen, sie beten in der Nacht. Stellt euch mal vor, die Sahaba radhiyallahu anhum, viele haben in der Nacht gebetet. Und manche haben im letzten Teil der Nacht gebetet. Und jetzt kommt die Fajr-Zeit und sie gehen dann zum Fajr-Gebet mit großer Wahrscheinlichkeit. Eine Gruppe von Sahaba würden dann zum Gebet gehen, ohne ihren Wudu nochmal neu zu machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt allesamt beim Wudu für das Nachtgebet die Absicht gehabt haben, Tahir zu sein für jegliche Art von Ibadah, die man braucht, um Wudu zu haben, ist unwahrscheinlich. Ja? Und deswegen, es gibt eine Niyya und die musst du umsetzen, die musst du die Niyya haben, Wudu zu machen. Fertig. Und deswegen, wenn eine Person sagt, ich habe aber die Niyya gemacht, Wudu fürs Gebet, für Nafila-Gebet, für freiwilliges Gebet, sagen wir, okay, das heißt, du hast die Niyya gehabt, Wudu zu machen, fertig, es reicht. Automatisch alle anderen Hadaths sind weg. Oder du darfst damit alle Gebete verrichten. Oder eine Person sagt, ich habe aber die Niyya nur gehabt, um Koran zu lesen. Und ich habe die Niyya gehabt, rein zu sein, um Koran zu lesen. Wir sagen, die Reinheit, die du brauchst, um Koran zu lesen, ist die gleiche Reinheit, die du brauchst, um irgendein anderes Gebet zu verrichten. Und fertig. Also wir machen daraus keinen Unterschied. Aber wenn man auf Nummer sicher gehen will, man macht einfach bei der Absicht, dass man die Niyya hat, Wudu zu machen, für jede Ibadah, die man braucht, um Wudu zu machen. Und das ist die Zusammenfassung des gesamten Kapitels. طيب, wir machen an dieser Stelle Stopp, liebe Geschwister. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit, euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.